Ahoi, ihr Piraten und Landratten da draußen. Ja, wir berichten heute über den Bundesparteitag der Piratenpartei, denn Hexe und ich bin Nerd 6, wir waren dort gewesen und haben uns das mal angeguckt und wollen heute darüber berichten. Und das macht uns ja jetzt hier im FSK zu einem waschechten Piratensender, würde ich sagen. Ihr könnt uns übrigens empfangen auf 93,0 oder 101,4 im Kabel. Oder wenn ihr auf unsere Webseite geht, dann könnt ihr uns auch per Livestream empfangen. Und gleich daneben seht ihr auch die Registerkarte für den Chat, den Webchat. Und wenn ihr da reingeht, könnt ihr auch uns Fragen stellen während der Sendung. Wie immer senden wir interaktiv für euch. Also kommt in den Chat, stellt eure Fragen. Und ich beginne jetzt erstmal mit der Ansprache von Carmelito Bauer. Er ist 15 Jahre alt und ist Vorsitzender der Jungen Piraten. Und er hat sozusagen nach Dirk Hilbrecht die Eröffnungsrede auf dem Bundesparteitag gehalten. Und das hören wir uns jetzt mal an. Ich sehe viele neue Gesichter, ich sehe auch viele junge Gesichter. Und ja, wir als junge Piraten, die sich ja am 18. April in Wiesbaden gegründet haben, sind ja auch zum ersten Mal offiziell vertreten und wirken auch bei der Piratenpartei an der Gestaltung des Programms mit. Ja, viele von euch fragen sich vielleicht, warum braucht denn die uns noch nicht kennen, warum braucht denn die Piratenpartei eine Jugendorganisation? Wir sind doch sowieso schon alle so jung, warum muss das denn sein? Ja, also uns ist es wichtig, einmal, dass wir die Jugendarbeit durchsetzen, also das sind teilweise auch ganz lockere Sachen, wie zum Beispiel Grillpartys, Namenpartys, aber natürlich auch Sachen wie, dass wir zum Beispiel Seminare abhalten in Schulen, an Hochschulen und an der politischen Willensbildung mitwirken von Kindern und Jugendlichen. Und vor allem Medienkompetenzschulen, weil das ist ja auch das, was Jugendliche im Moment ziemlich bewegt, diese ganze Killerspielsache. Und das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum Jugendliche zu uns kommen und uns dazu fragen. Was ein anderer Punkt ist, was wir noch machen, ist, dass wir das Parteiprogramm der Piraten, also das Programm der Jugendpiraten, aber erstmal in erster Linie, bearbeiten insofern, dass wir zum Beispiel jetzt uns zu Themen, bei denen die Piraten noch keine Stellungnahme bezogen haben, zum Beispiel jetzt Umwelt oder Bildung, da sind wir ziemlich aktiv, was natürlich auch, das ist genauso wie in der Partei, dass aus verschiedenen Strömungen die Leute bei uns kommen, und da zum Beispiel zur Bildungspolitik einen gemeinsamen Standpunkt zu finden, ist relativ schwer. Ja, das war es eigentlich schon soweit von mir. Ich habe versucht, mich relativ kurz zu halten. Wenn es denn noch Fragen gibt, könnt ihr euch ja dann bei mir melden. Okay? So, vorerst zunächst mal trete ich ans Mikrofon, zunächst mit einer Durchsage, und zwar alle, die bei der Akkreditierung beteiligt waren, die also akkreditiert haben, die mögen sich bitte nochmal beim Orga-Team melden und die genauen Akkreditierungszahlen durchgeben, damit wir wissen, wie viele Piraten heute eigentlich da sind. Wen wir da als zweites gehört haben, das war Dirk Hilbrecht, der ausscheidende erste Vorsitzende. Mit der Akkreditierung war das so eine Sache. Es gibt wohl keine Bundesmitgliederverwaltung, deswegen waren die Landesverbände halt für die Akkreditierung zuständig. Und es geht darum, halt zu zählen, wie viele Piraten halt auf dem Bundesparteitag vorhanden sind. Das braucht man zum Beispiel, um festzustellen, ob eine Zweidrittelmehrheit erreicht wurde, die man zum Beispiel für Satzungsänderungen braucht. Und einigen Landesverbänden war es anscheinend nicht klar, dass sie ihre Leute zählen müssen und dann auch weiterleiten müssen. Deswegen gab es da lustige Verwicklungen. Als nämlich abgestimmt wurde über so eine Satzungsänderung, kam es genau so viele Stimmen raus, wie gezählt wurden, aber da meldete sich jemand und meinte, ich habe meinen Zettel gar nicht eingeworfen, das heißt, es kann ja gar nicht angehen. Und dann gab es eine ziemlich hitzige Diskussion, ob die Wahlen jetzt wiederholt werden müssen. Das Bundesschiedsgericht wurde nach vorne gerufen. Letztendlich einigte man sich darauf, dass es nicht wiederholt werden muss, weil die Zahlen, die neu dazu kamen, halt das Wahlergebnis nicht verändert hätten. Letztendlich wurde mehrmals die Zahl erhöht und letztendlich kam man auf eine Zahl von 263 abstimmungsberechtigten Piraten, die sich in Wilhelmsburg vergangenes Wochenende getroffen haben. Carmelito Bauer, haben wir eben gehört, hat die Eröffnungsrede gehalten und hat gesagt, man könnte sich an ihn wenden, wenn man da noch genauere Fragen hat. Und die hatte Hexe auch, ist heute leider nicht im Studio, aber sie hat ein sehr aufschlussreiches Interview mit ihm geführt. Und das möchte ich euch jetzt mal vorspielen. Und da könnt ihr dann noch etwas genauer erfahren, was die jungen Piraten sind und womit sie sich beschäftigen. Als Zeichen würde ich vorschlagen, dass du dich vorstellst und deinen eigenen Weg erzählst, wie du zu der Piratenpartei gekommen bist. Ja, also ich bin der Carmelito Bauer. Ich komme aus Wiesbaden, beziehungsweise aus der Nähe von Wiesbaden. Ja, und ursprünglich war ich selbst auch bei der SPD, beziehungsweise bei den Jusos, was mir heute auch sehr... was mir sehr peinlich ist. Inwiefern? Ja, was sich da gerade abspielt. Und die SPD unterscheidet sich ja kaum noch von der CDU und daher hat ja auch den schönen Beinamen die Verräterpartei. Ja, und dann, das war kurz vor der Landtagswahl in Hessen, also die ist ja auch sehr fragwürdig, da, was da alles passiert ist mit der Frau Ypsilanti und dann natürlich auch auf der bundesweit die Vorratsdatenspeicherung, das war mir dann auch zu viel. Und erfahren von der Piratenpartei habe ich eigentlich im Internet, eigentlich bei Gulli habe ich rechts diese Dinger gelesen, die da immer gepostet wurden, das fand ich ziemlich interessant. Zufällig, als ich da mal durch die Stadt in Wiesbaden gelaufen bin, war ein Infostand von der Piratenpartei da, da bin ich einfach mal hingegangen, habe ein bisschen mit denen geredet. Also damals war ich auch erst 13 und bin dann am nächsten Tag war dann auch die Landtagswahl, da bin ich da zur Wahlparty und das hat mich eigentlich alles ziemlich überzeugt. Na gut, da war ich erst 13, also war politisch jetzt vielleicht noch nicht ganz so bestückt. Gut. Dann hatte ich auch, da kommen wir jetzt zur Jugendorganisation, ich hatte da eine Anfrage gestellt an die Partei, das war damals ein Christian Hufgard, ob es denn schon eine Jugendorganisation gibt von der Piratenpartei. Und da hat er mir geschrieben, nee, gibt keine, mach mal eine. Ja, da, so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich dann die Idee hatte für die jungen Piraten, was sich in einem ziemlichen Prozedere bis jetzt 18. April diesen Jahres noch gehalten hat. Also 2 Jahre haben wir gebraucht, um das auf die Beine zu stellen. Aber was hat dich da am meisten überzeugt, das eben so weiterzumachen? Und das ja, einfach, dass es immer schlimmer wurde. Es wurde ja nicht besser, es hat sich nichts geändert und es wird eigentlich noch schlimmer. Das ist einfach reines Politische, dass es einfach nicht besser wird und die Piratenpartei da auch, ich räume der immer mehr Chancen ein. Als ich da damals, als ich mit 13 Jahren hier eingetreten bin, habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass die sowieso nichts erreichen werden, aber ich bin einfach da bei den Themen ziemlich in meinem Element, aber mittlerweile sage ich, dass es auf jeden Fall eine Partei ist, die da auch noch was bewegen wird. Und da ist auch eine Jugendorganisation wichtig, dass die jungen Leute, die ja auch ein bisschen politikverdrossen im Moment sind, auch dazu bewegt werden, sich zu engagieren. Und wir haben lustige Aktionen, also Aktionen, die jetzt nicht unbedingt politisch sind. Wir haben aber auch sehr viele politische Aktionen. Damit sprechen wir auch mit Jugendarbeit die jugendlichen Leute an, was in der Partei natürlich mit viel mehr Bürokratie auch verbunden ist, was die Jugend dann wieder abschreckt. Und die Leute unter 16 Jahren sowieso noch sich nicht in die Partei einbringen können. Ja, wichtig ist auch dieser Tag heute, Bundesparteitag, und da wollte ich dich jetzt fragen, inwieweit die junge Partei heute auch beim Wahlprogramm involviert. Ja, das ist ganz witzig. Wir hatten ja jetzt hier gerade erst die Diskussion über Bildung, wo wir als junge Piraten schon daran arbeiten, das auf jeden Fall noch mit aufzunehmen. Ich sehe das auf jeden Fall als Kernthema der Partei an und ist für die Jugend sowieso sehr wichtig. Mhm. Und da haben wir uns natürlich ein bisschen eingebracht und ansonsten steht es eben Jupi und Piraten hier frei, sich einzubringen. Also seine, was ihm wichtig ist. Konkrete Punkte sind da eingetragen worden? Auf jeden Fall haben wir über Bildung gesprochen. Jetzt wurde ja leider beschlossen, ja gut, leider ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber es wurde beschlossen, dass wir nur die Kernthemen behandeln im Wahlprogramm, wo natürlich jetzt Umwelt wegfällt, was wir vielleicht noch hatten. Aber ansonsten haben wir eigentlich genau die gleichen Themen wie die Partei, ist ja klar. Ein Kernthema ist ja auch Urheberrecht, speziell bei Musik, dass man das halt frei verbreiten sollte. Und habt ihr da eine spezielle Aktion schon dazu gemacht oder inwieweit? Ja, also dazu haben wir jetzt, also spezielle Aktionen haben wir dazu jetzt nicht. Da läuft auch noch die Diskussion darüber, wobei ich sagen muss, dass es ja jetzt hier auf dem Bundesparteitag ein Streit darüber ausgebrochen ist. Wobei ich das gar nicht so schlecht finde, da die Medien selber sagen, die Piratenpartei wäre die Partei, wo das freie Downloaden von Sachen aus dem Internet. Und jetzt dadurch, dass hier so ein Streit war und wirklich eine brennende, hitzige Diskussion, wird ja auch in den Medien gezeigt, dass uns das wirklich wichtig ist, dass wir da eine breite Meinung dazu haben und wirklich was Gefestigtes und nicht einfach nur die Leute sind, die irgendwie File-Sharing da aktiv betreiben. Und jetzt speziell nochmal zurück zur Bildung. Es gibt ja hier in Hamburg, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, viele Bildungsstreiks. Auch einige, ich glaube, von der Linken sind da auch sehr stark involviert. Macht ihr also auch? Ja, also den Bildungsstreik, den haben wir unterstützt. Ich war in Wiesbaden bei der Organisation mehr oder weniger daran beteiligt. Und ja, also die Ziele, die da angesprochen werden, es ist wenig, was ich kritisiere, ist, dass es wenig konkret ausformuliert wurde. Und das ist halt wirklich das, was in den Medien immer gesagt wird, dass die Leute dahin gehen, nur um zu schwänzen. Das bewahrheitet sich im großen Teil auch. Und deswegen sehe ich das kritisch. Wenn man jetzt eine Demonstration machen würde, die nicht mit Schulschwänzen verbunden ist, also außerhalb der Schulzeit, dann würden da auch weniger Leute hingehen. Und es war in Wiesbaden, wo ich ja war, so, dass es wirklich sehr viele Sechstklässler, Leute, die da überhaupt nicht wussten, worum es geht, die dort waren. Wobei ich die Themen selbst natürlich unterstützt habe und ich dort als Demonstrant hingegangen bin, nicht als Schulschwänzer. Und ich sehe das auf Bildung, ist wie gesagt auch ein wichtiges Thema bei den Jugendpiraten. Und welche Punkte sozusagen hättest du jetzt zum Thema Bildung, dass du die halt vorantreiben möchtest? Also ich bemängle da diese Selektion, dass praktisch nach der vierten Klasse schon entschieden wird, ob du jetzt Müllmann oder Akademiker wirst. Und es ist halt wirklich, es ist zu wenig Freiheiten, die Lehrpläne, also G8 ist bei uns in Hessen, es ist in Bayern, zum Beispiel in Bayern ist es relativ gut konzeptiert, so sehe ich das. Und in Hessen ist es wirklich total chaotisch gewesen. Also ich war jetzt im ersten G8-Jahrgang und das war total, also die Lehrpläne, die wurden überhaupt nicht überarbeitet. Also es ist praktisch derselbe Stoff sollte in der kürzeren Zeit gemacht werden, wobei unsere Lehrer sich dann da ziemlich gut noch engagiert haben, das für uns auf uns abzustimmen. Und ja, ansonsten sehe ich da das Problem in dieser Selektion, wie gesagt, nach der vierten Klasse. Ich finde nicht, dass man in der Grundschule, wo man mal nach Zahlen lernt, direkt danach schon sagen kann, dass wo jetzt jemand hinkommt in seinem Leben. Das ist ja wirklich ein zentraler Punkt im Leben, der da entschieden wird und das kritisiere ich da. Ansonsten sind dann noch die üblichen Sachen, die immer kritisiert werden, dass zu wenig gut ausgebildete Lehrer da sind. Da bin ich jetzt auch ein Opfer von gewesen, von... Ja, ich möchte jetzt aber keinen Namen nennen. Ich wusste auch nicht. Ja. Ein Problem, was ja auch diskutiert wird, dass halt auch zu den Lehrern, aber auch, dass die Klassen so voll sind. Ja, das war bei mir auch, also meine Klasse hatte über 30 Schüler, das hat sich aber dadurch, dass ein paar sitzen geblieben sind, wieder, was natürlich auch sehr schade ist, ganz klar, und natürlich wieder, es ist auch wirklich so, dass da bei größeren Klassen die einzelne persönliche Förderung von einzelnen Personen, begabten Personen, da in den Hintergrund rückt und auch die Bewertungen einfach nicht mehr fair gemacht werden können, wenn sich da 30 Leute melden in einer Stunde, dann vielleicht zwei von denen drangenommen werden. Also würdest du sagen, dass man auf Gleichheit oder auf individuelle Förderung setzen soll, was ja auch eigentlich immer ein Widerspruch in sich schwingt? Ja, also ich sehe das schon so, dass die einzelnen Leute, aber auch die schwächeren Leute gefördert werden müssen. Also es ist also schon eher in Richtung Gleichheit. Und heute den Tag, wie empfindest du den bisher? Ja, also ich bin ja schon seit gestern hier, also ich sehe, dass natürlich ein sehr erfolgreicher Bundesparteitag ist. Es ist der größte bis jetzt und ich sehe viele neue Gesichter, was mich natürlich jetzt ziemlich berührt. Und ich habe für die Jungen Piraten natürlich als Vorsitzender ein bisschen Werbung gemacht, aber ja, es wurden auch wichtige Sachen geklärt und das hat auch, das zeigt jetzt die Diskussion, die ja gerade am Laufen ist, auch immer wieder. Ja, und es ist natürlich der erste Bundesparteitag, in dem die Jungen Piraten, die wurden ja am 18. April gegründet, aktiv vor Ort sind. Weil ich natürlich schon seit 2 Jahren jetzt Mitglied bin und schon öfter hier war. Aber denkst du zum Beispiel auch gerade, weil ihr auch Themen wie Bildung anspricht, dass ihr vielleicht zukünftig auch gute Chancen habt, weiter sozusagen noch mehr ein größeres Publikum haben? Ja, das auf jeden Fall. Das zeigt ja auch gerade der Zuwachs, den wir jetzt haben, dass da die Mitgliederzahl sich verdreifacht hat. Und je mehr Zuwachs wir kriegen, je mehr Zulauf die Partei kriegt, desto mehr Themen müssen sie auch behandeln. Also wenn wir jetzt in Richtung Parlament rücken irgendwie da weiter, dann kommen wir auch gar nicht darum rum, andere Themen noch zu bearbeiten. Weil wir uns wirklich noch auf die parteinahen Themen erstmal. Bildung ist ja noch sehr nah. Das hat ja was mit Bürgerrechten auch zu tun. Und die Piratenpartei ist ja international verbreitet. Wie siehst du eigentlich Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern? Ob man also sich was abgucken könnte oder was? Ich arbeite ja schwer mit Schweden zusammen, mit der schwedischen Unpirat, also der Jugendorganisation der Piratpartiet dort. Und ja, es ist also bei den Jugendorganisationen, wir haben uns viel von denen abgeguckt, wir haben viel mit denen zusammengearbeitet. Das sieht man zum Beispiel, wenn man allein schon auf die Homepage geht, das Layout ist ziemlich identisch. Das haben wir Es ist ja auch was Piratiges, wenn man jetzt ein bisschen was kopiert, raufkopiert. Na, und wir haben jetzt Kampagnen, internationale Kampagnen gestartet. Wir haben auch, die haben uns zu 2 Piratencamps eingeladen. Eines war dieses Jahr, wo wir leider nicht hinkonnten, weil einfach Schule da war und das hätte einfach keinen Sinn gemacht. Nächstes Jahr haben sie gesagt, dass es auf den Termin legen, wo wir alle teilhaben können. Das ist dann praktisch, was natürlich dann auch mit Fördergeldern bezahlt wird, wobei wir dann dort dann vor Ort sein werden in Schweden. Und da ist die Unterschiede sind da jetzt keine großen. Was bei der Piratenpartei gesagt wird, ist, dass die Schweden im Urheberrecht wenig radikaler sind, weil ich mich dazu gar nicht äußern kann. Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Ja. Ja, was wünschst du dir eigentlich für die Piratenpartei? Auch um vielleicht Jugendliche, wie du auch meinst, die eigentlich so unsere ein bisschen politisch müde sind. Das hat der Taus ja im Bundestag schön gesagt, hütet euch davor, dass wir nicht mehr politikverdrossen sind. Das ist was ich auf jeden Fall erreichen will, weil die Passivität unter den Jugendlichen überhaupt wirklich fatal ist. Wie willst du es erreichen? Ja, da kann man nicht mehr tun, als Überzeugungsarbeit zu leisten und das Wort zu verbreiten. Ja, und für die Partei selbst wünsche ich mir, dass die Themen auf jeden Fall mehr in den Vordergrund rücken. Wobei ich nicht denke, dass es reicht, jetzt die Parteien darauf aufmerksam zu machen, weil die SPD und CDU sind einfach unbelehrbar, wie man ja sieht. Und ich denke, dass jetzt dieser Strom, der auch von den etablierten Parteien zu uns jetzt läuft, auch auf jeden Fall dazu führen wird, dass wir einfach größer werden und dann auch entsprechend mehr, dass diese Themen wirklich dann auch in die Mitte der Gesellschaft gebracht werden. Das sind wirklich wichtige Themen. Gerade auch von der Seite der SPD oder CDU hört man ja, dass die Kritik an der Piratenpartei immer da liegt, dass sie halt so sehr beschränkt in ihren Themen. Das ist eigentlich so nicht richtig. Es wird ja oft gesagt, wir seien eine Partei, die für freie Downloads eintritt, was ja totaler Schwachsinn ist, habe ich ja eben schon erläutert. Dann sind das ist eine Ein-Themen-Partei, das stimmt einfach nicht. Es ist klar, dass wir uns da im Bereich Bürgerrechte noch bewegen hauptsächlich, aber es ist keine Ein-Themen-Partei. Es ist Bürgerrechte, Datenschutz, jetzt gegen Vorratsdatenspeicherung, aber auch gegen Zensur. Es sind zwei verschiedene Themen. Ja, und das Urheberrecht, Bildung, also es ist schon sehr ausgefallen. Mir fällt gerade nichts ein, aber es gibt bestimmt noch mehr. Ja, oder was aktuell ist halt mehr in Finanzen, da sich einzumischen, Wirtschaft. Gut, ist mein Kritikpunkt, dass es einfach wirklich, wir kommen, das wird auch schon oft gesagt, wir kommen aus verschiedenen Themen der Gesellschaft, also verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Wir haben Liberale, Linke, Grüne und da ist es natürlich gerade beim Thema Wirtschaft wirklich sehr schwer, einen gemeinsamen Standpunkt zu finden. Wobei ich die Konsensfindung dazu unterstütze, aber ich glaube nicht, dass man da etwas finden wird, womit man alle zufriedenstellen kann. Das ist meistens so in der Politik. Ja. Und da möchte man auch einfach nicht, wir haben auch nicht die Kompetenzen, wir haben keine Wirtschaftsmathematik. Ja gut, das ist jetzt natürlich, der Andreas Popp ist Wirtschaftsmathematiker, aber wir haben einfach zu wenig Leute, die da die Kompetenzen aufweisen und halt diese Meinungsverschiedenheiten. Und wir wollen einfach nicht zu Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Das macht die SPD und die CDU, die machen das schon genug. Da müssen wir jetzt auch noch damit anfangen, uns da in die Wiege des Populismus zu legen. Als Abschlussstatement irgendwas Besonderes, was du noch sagen möchtest oder rüberbringen möchtest? Ja, ich hoffe, dass sich Jugendliche bei uns engagieren und die Politikverdrossenheit ablegen. Ja. Vielen Dank. Danke. Ja, wo kriege ich denn das dann? Wo sehe ich denn das? Ich bin immer da FSK, so. FSK, also du kannst auf die Homepage gehen und das ist die Sendung Dr. Bunsen. Das wird dann nächsten Donnerstag machen. Ja, das war Hexe im Interview mit Carmelito Bauer. Carmelito Bauer ist 15 Jahre alt und Vorsitzender der Jungen Piraten. Und ich muss sagen, super Verständnis von Politik hat er schon in so jungen Jahren. Und eben der Bereich Bildung wurde später auch noch ins Wahlprogramm und ins Grundsatzprogramm aufgenommen. Also in der Piratenpartei hat es die Jugendorganisation wirklich geschafft, einen Punkt ins Parteiprogramm zu bringen. Wenn man sich da die Jugendorganisation der Grünen hier in Hamburg anguckt, die haben überhaupt nichts erreicht. Die konnten Moorburg nicht verhindern und auch in den anderen Parteien sind die Jugendorganisationen teilweise nicht so gefragt. Also wenn ihr jung seid, kann ich nur sagen, geht zur Piratenpartei, da könnt ihr anscheinend noch echt was bewirken. Aber wir sind hier schon wieder ziemlich tief in die Sendung eingestiegen und ich möchte unseren Zuhörern, die vielleicht noch gar nichts von der Piratenpartei wissen, nochmal kurz erklären, wie kam es zur Piratenpartei. Und das war so, dass in Schweden Anti-Piratenbüros gegründet wurden. Es ging wie immer um File-Sharing, das wollte man verhindern, man wollte das Internet stärker überwachen. Und da haben sich die jungen Leute gesagt, rund um den BitTorrent-Tracker Pirate Bay, der als File-Sharing-Server sozusagen verwendet wird, dann gründen wir halt Piratenbüros und werden die Piraterie fördern, weil wir sind der Meinung, dass freies Wissen, freie Kultur ist nützlich für die Menschheit und das Wissen der Welt gehört der Menschheit und wir wollen uns das nicht von der Verwertungsindustrie verbieten lassen. Aus diesem Bereich ist dann später die Piratenpartei entstanden, die dann auch in Deutschland gegründet wurde. Und bei der letzten Europawahl hat die Piratenpartei in Deutschland 0,9% erreicht. Das bedeutet, sie bekommt jetzt Wahlkampfkostenförderung. Und in Schweden haben die es sogar geschafft, einen Piraten ins Parlament zu bringen, also ins Europaparlament zu bringen, weswegen die Piratenpartei gerade starken Zulauf hat. Das habe ich auch gesehen, dass weit über 30 Reporter anwesend waren. Das CDF war vertreten, der NDR war da, Spiegel. Ich glaube, Fokus war auch da und diverse andere Zeitungen, unter anderem auch eine niederländische Zeitung und sogar ein Japaner war dort und hat die Leute interviewt. Also die Piratenpartei haben anscheinend gerade Rückenwind, allerdings heftet ihnen immer noch so das an, ihr seid ja alles Leute, die File-Sharing legalisieren wollen, die eine kostenlose Kultur haben wollen. Der Vorsitzende der Jungen Union sagte sogar, mit der Piratenpartei können wir alle einpacken, da wird unsere Wirtschaft zugrunde gehen. Und das war auch ein Thema auf dem Bundesparteitag. Wie steht die Piratenpartei wirklich zum Urheberrecht? Ich meine, in der Bild-Zeitung wurde dazu viel Mist geschrieben. Und deswegen wurden die drei Kandidaten, die sich für den Vorstand beworben hatten, das waren zum einen Jens Seitenbusch, Nicole Hornung und Andreas Popp, die wurden halt befragt, wie stehen sie zum Urheberrecht und haben hier dann wirklich mal Klartext geredet und haben mal klargestellt, wie die Piratenpartei zum Urheberrecht steht. Man will das nämlich nicht abschaffen, man will es nur reformieren. Und das möchte ich euch einmal vorspielen. Spruch von geistigem Eigentum, das ist jetzt gerade gesagt, ich spreche gerade alle geistiges Eigentum, ja, also... Ich möchte zwei Aussagen treffen. Ich würde gerne wissen, welche von den beiden zutrifft. Erste Aussage von der Presse, auch gerne mal wiederholt. Frei ist, muss alles für Leute frei sein. Keiner braucht was zu bezahlen, können alles runterladen, ist perfekt und die Autoren und die ganzen Leute bleiben auf der Strecke. Oder ist es so, dass wir die Wege verfolgen, die sich gezeigt haben seit Anbeginn in Deutschland, Schellackplatte, Kassette, Radio, CD, jetzt die neuen Medien, wir müssen neue Konzepte haben, das Urheberrecht ersetzen durch ausreichende Systeme, die also auch die Autoren, die arbeitenden Leute, die Kreativen auszahlen, dass sie auch was für ihre Arbeit haben und wir damit eben neue Konzepte propagieren müssen. Welche von den beiden Aussagen ist richtig? Und dann auch bitte die Presse zuhören. Denn ich möchte nicht einmal in der Sache hören. Ich mache vielleicht mal den Anfang, wenn ich das Zitat da getroffen habe. Ja, also was ich ganz klar machen will, ist, die Piratenpartei ist eine Partei, die sich für Bürgerrechte im digitalen Zeitalter ansetzt. Wir sind keine Partei der Kostenloskultur. Dass der einfach diese alten Strukturen, wie du das schon angedeutet hast, eben irgendwo obsolet macht. Der uns einfach dazu gebracht hat, dass wir dieses Prinzip geistiges Eigentum natürlich in gewisser Weise in Frage stellen. Das ist unser gutes Recht, das ist für uns nichts Gesetztes. Wir wollen erst, weil wir diese Missstände zurzeit sehen, einfach mal in Frage stellen und wollen auch ganz klar machen, dass wir gewisse Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre im Internet, deutlich höher halten als das wirtschaftliche Interesse von Verwertungskonzernen. Bisher manche hergebrachte Strukturen, wie zum Beispiel die Tonträgerindustrie, darunter leiden werden. Das ist eine Sache, die vielleicht auf den ersten Blick schade ist, aber auf den zweiten Blick mussten sich auch andere Industrien der Zeit anpassen. Und man sieht es bei vielen Künstlern, die sich bereits von dieser Industrie losgesagt haben, die zum Beispiel sagen: Weißt du was, ich gehe zu einem Konzertveranstalter, die Leute wollen Live-Musik, dann gebe ich ihnen mal das.

to write songs to make money. I write them for people to sing along. I write them for people to sing along. To write songs to make money. I write them for people to sing along. Ja, das war Mardi via All the Pirate Bay, sozusagen die Hymne der Piraten. Und zum Urheberrecht und Copyright wollte ich euch noch was erzählen. Und zwar, ein zu striktes Copyright führt eigentlich zu einem Überwachungsstaat. Das möchte ich euch mal so erzählen. Nehmen wir mal an, ich habe ein reales Gut wie einen Mercedes. Den kann ich in eine Garage stellen und dann kann ich da Kameras aufbauen in der Garage. Und dann kann ich so vielleicht verhindern, dass dieser Mercedes geklaut oder beschädigt wird. Nehmen wir aber an, ich habe ein digitales Gut wie ein Musikstück. Das könnte ich ins Internet stellen und wenn das jetzt kopiert wird, dann ist das ja erstmal gut, weil ein digitales Gut ist eigentlich umso erfolgreicher, je häufiger es kopiert wird. Und schlaue Musiker wie Madonna haben das auch schon erkannt, die lassen sich inzwischen von Konzertveranstaltern vermarkten, weil je mehr Leute ihre Musik runterladen, umso mehr Leute kommen auch in die Konzerte und darüber kann man heute noch sehr gut Geld verdienen. Und auch ein englischer Künstler hat mal gesagt, ladet euch mal eine Musik ruhig runter, ich habe genug Geld gemacht. Andererseits gibt es da aber auch die Band Metallica, die halt konsequent ihre Fans und Fanseiten verklagt und sagt, das ist Diebstahl, wenn ihr unsere Musik runterlädt und dafür nicht bezahlt. Das Problem ist jetzt, wenn man wirklich verhindern will, dass Musik im Internet getauscht wird, dann müsste man eigentlich das ganze Internet überwachen, also jeden Computer auf der Welt. Das ist eigentlich nicht mit den Menschenrechten vereinbar, da wir ein Recht auf Privatsphäre und Meinungsfreiheit haben. Und nehmen wir mal an, man könnte das ganze Internet überwachen und verhindern, dass diese Musik getauscht wird. Dann würden sich die Schüler die Musik auf einen USB-Stick laden und dann auf den Schulhof tauschen. Und wir wollen doch nicht, dass auf dem Schulhof auch überall Kameras rumstehen und dass die Schüler alle überwacht werden. Also eigentlich kann man das gar nicht verhindern, dass Musik weitergegeben wird. Und ich kann nur sagen, schlaue Künstler sagen sich, Aufmerksamkeit stellt auch einen bestimmten Wert dar. Und wenn die Leute halt meine Musik runterladen, dann werde ich halt bekannter und darauf kann ich halt ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Ich möchte da nochmal ein Beispiel aus Brasilien anbringen. In Brasilien gibt es viele Straßenbands und einige sind auch bei der brasilianischen GEMA und die sind eigentlich wenig erfolgreich. Andere stellen ihre Musik aber auch frei ins Internet und die werden dann teilweise hier in Europa gehört und sind dann so gut, dass sich die Leute in Europa sagen, kommt doch mal zu unserer Firma und spielt mal auf unserer Firmenveranstaltung oder auf meinem Geburtstag und wir zahlen euch den Flug. Ihr seid so toll und diese Künstler machen weit mehr Geld und sind weit erfolgreicher als die ihre Kollegen, die halt bei der brasilianischen GEMA sind. Also inzwischen kann man sich halt selbst vermarkten und in Dänemark ist die GEMA inzwischen so weit, dass man halt seine Musik unter der GEMA lizenzieren kann, aber trotzdem noch frei ins Internet stellen kann. Das geht hier in Deutschland leider nicht. Und deswegen gab es ja gerade auch eine Petition zu dem Thema beim Bundestag, dass man halt die GEMA reformieren müsste, weil bei uns gibt es nur, entweder man ist bei der GEMA, dann darf man aber keine freie CC-Musik mehr verteilen. Also Musik, die man kostenlos verteilen kann und die man zu Privatgebrauch kopieren kann, das geht dann alles nicht mehr. Und ja, da muss halt mehr getan werden. Aber ein weiterer strittiger Punkt,

dich dem anzuschließen, aber ich kann nur alle einladen, auch die, die die große Klappe hatten, von links, grün bis liberal, die gesagt haben, das ist alles ganz furchtbar gelaufen. Geht mit mir auf das Bundesverfassungsgericht und lasst uns darüber diskutieren, ob ohne erste Lesung oder Anhörung ein Zugangserschwerungsgesetz in diesem Lande parlamentarisch möglich ist. Ich denke, nein, und ich hoffe auf Kampf. Also, wie geht's uns? Zunächst wird im gandhischen Sinne belächelt, dann wird bekämpft, wir werden kriminalisiert, auch in Gestalt meiner Personen. Jeder weiß, ich habe Fehler gemacht. Ich freue mich aber, dass viele hier sagen, es gilt auch für den Torsten und Schulz von Mund. Dafür bin ich dankbar. Zur CDU geschrieben wird, zu sagen, das ist die Partei der Parteienspendenskandale und der Betrüger und Kohl und alle, die sie gegen Gesetze verstoßen haben, dann erwarte ich, dass das, was man uns kriminalisieren vorwirft, auch die anderen gilt, auch in der Medienberichterstattung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Viel gesagt worden. Ich wehre mich vor allem, und das halte ich für wichtig auch als Signal in die Presse. Lass uns aufhören mit diesem Geschwätz vom Internet als rechtsfreier Raum. Das war es nicht. Eine Kampfpropaganda-Lehrer, die das Internet in Wahrheit zum bürgerrechtsfreien Raum machen wollen. Und das ist der Kampf. Der Union, CDU und CSU. Wenn man dorthin surft, kriegt man keine Mitteilung, dass die Daten weitergegeben werden. Bei der CSU sogar in den USA. Liebe Freunde, das ist das Thema Datenschutz, das Sie machen. Also, diese rechtsfreien Räume müssen wir nennen und ich glaube, wir haben eine gute Chance, mit dem Thema Bürgerrechten, mit dem Thema Verteidigung von Bürgerrechten, mit dem Thema Entkriminalisierung von Gamern und von Jugendlichen wirklich Punkte bei dieser Bundestagswahl zu machen. Das geht weit in die Mitte dieser Gesellschaft hinein, sogar in konservative Kreise. Lass sie uns abholen. Und das ist unser Job für die Bundestagswahl. Viel Erfolg und ich kann Ihnen damit übernehmen. Ja, das war Herr Taus, der erste Bundestagsabgeordnete der Piratenpartei. Und ich hatte auch die Möglichkeit, kurz mich mit ihm zu unterhalten. Und was ich sehr gut fand, ist, dass er kein Parteiamt anstrebt. Er will halt der Piratenpartei nur als Berater zur Verfügung stehen, da er sich halt sehr gut im Politikgeschäft inzwischen schon auskennt. Und er will auch das Urteil abwarten und begrüßt es halt, dass die Piraten zur Unschuldsvermutung stehen und nicht, wie teilweise in der Presse, ihn schon vorverurteilt haben. Zum Thema Presse wollte ich noch sagen, kurzer Pressespiegel, die Bild-Zeitung schreibt, dass die Piratenpartei nur ein Guthaben von 2,69 auf dem Konto hat. Da hat sie nicht richtig zugehört, weil da hat der Bundesschatzmeister einen Scherz gemacht und zwar sind diese 2,69 sind 20 dänische Kronen, die irgendjemand mal auf dem letzten Bundesparteitag gespendet hat. Da gibt es so einen Running Gag, am Anfang war es ein Dollar gewesen, der gespendet wurde und das konnte man alles nicht aufs Konto einzahlen, deswegen werden die Sachen immer auf dem Bundesparteitag dann versteigert und das Geld, das man dafür bekommt, das geht dann aufs Konto. Und da hat die Bild-Zeitung anscheinend mitbekommen, 2,69 auf dem Konto. Aber ihr hätte eigentlich klar sein müssen, dass man von so wenig Geld so einen großen Parteitag mit über 300 Leuten gar nicht organisieren kann. Dann wurde auch vielfach in der Presse der Taus kritisiert als Skandalpolitiker. Ja, da muss man halt abwarten, wie das Verfahren gegen ihn abläuft. Ich finde, man sollte ihn nicht vorverurteilen. Wenn ihr später auf unsere Homepage kommt, könnt ihr euch den Podcast runterladen und da sind noch viel mehr Interviews drin und viel mehr Aussagen vom Bundesparteitag, die konnten wir hier in der kurzen Zeit alle gar nicht abspielen. Also kommt später auf unsere Homepage fsk-hh.org, ladet euch den Podcast runter und da bekommt ihr nochmal geballte Interview-Power vom Bundesparteitag. Jetzt wollen wir nochmal auf unser zweites Thema heute zu sprechen kommen. Da geht es nämlich um das Umsonstfest in Altona und da hat mein Kollege Sully Ubuntu-CDs verteilt und da wollte ich ihn jetzt mal fragen, Sully, wie war das denn so auf dem Umsonstfest? Was ist dir da so passiert? Ja, also ich hatte letztes Wochenende einen wunderschönen Tag am Umsonstfest und Wir hatten mit der Gruppe Wind to Trash einen Stand am Umsonstfest, wo wir angeboten hatten, Linux zu installieren. Es gab Ubuntu-CDs for free. Und ja, es war auch rege Teilnahme da. Also es waren sehr viele interessierte Leute. Es waren sehr schöne Gespräche auch. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht, auch einfach dort zu sein. Nette Atmosphäre. Und da ich ja noch nicht so lange in Hamburg bin, muss ich also wirklich sagen, dass ich da sehr, sehr begeistert bin von diesem Happening oder von diesem Event. Und ja, ich kann hier auch nur wiederholen, also dass das auch einfach schön sein kann, mit einer freien Software zu arbeiten und dass wir auch ein paar Leute davon begeistern konnten und auch tatsächlich auch mithelfen konnten, einfach eine Installation durchzuführen oder Leuten das auch einfach live zu zeigen. Und gegen Ende des Jahres wollen wir beide doch eigentlich auch hier im FSK so eine Installationsparty mit Ubuntu machen, oder? Genau, also da wird es im Rahmen des FS-Kollegs dann hoffentlich auch zu einer zu einem Workshop, zu einem Linux-Workshop kommen, auf dem zum einen natürlich eine Installationsparty stattfindet. Genau. Und da wollen wir euch dann mal so ein bisschen zeigen, wie installiert man Ubuntu. Ihr könnt eure Notebooks mitbringen und das entweder direkt von der CD abspielen oder auch auf eure Festplatte installieren. Dann wollen wir euch ein bisschen zeigen, wie kann man seine E-Mails verschlüsseln, was für Programme gibt es, wie kann man mit ihnen arbeiten. Und hier im FSK arbeiten wir ja auch schon seit Jahren mit Ubuntu und nutzen eigentlich ausschließlich freie Software zum Schneiden und um unseren Stream zu erzeugen. Und deswegen senden wir ja auch im freien Ogphobos-Format. Ja, nicht nur deshalb, sondern weil es halt vom technischen Standpunkt her das bessere Format ist, zum einen. Zum anderen aber natürlich, weil wir auch eine freie informationelle und eine freie Kommunikationsinfrastruktur einfach gerne unterstützen wollen, weil das einfach auch mit freiem Radio meiner Achtung nach gut zusammenpasst. Was auch mit dem freien Radio unser Workshop zu tun hat, ne? Also dass wir eben auch das journalistische Arbeiten mit freier Software möglichst umfassend, so es denn geht, an so einem Tag oder an einem Wochenende halt auch darstellen wollen. Stimmt, also so im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung und so weiter ist es natürlich für einen Journalisten schon wichtig zu wissen, wie kann ich anonym im Internet kommunizieren mit meinen Kontaktleuten. Und da wollen wir auch ein bisschen drauf eingehen. Zum Beispiel wollen wir das Tor-Netzwerk ein bisschen auseinandernehmen, ein Netzwerk, mit dem man anonym im Internet mit Leuten kommunizieren kann oder wie man auch E-Mails verschicken kann, ohne dass der Absender gespeichert wird über die Vorratsdatenspeicherung. Das ist ja durchaus wichtig, wenn man mal einen anonymen Hinweis geben möchte und nicht gleich irgendwo als der Hinweisgeber erkannt werden möchte. Ja, unsere Sendung neigt sich ja jetzt schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, was Sally gesagt hat. Freie Formate, freie offene Standards, die unterstützen wir natürlich gerne. Ist, glaube ich, auch im Sinne der Piratenpartei, von der wir heute viel berichtet haben. Den Podcast gibt es gleich bei uns auf der Seite zum Runterladen und auch alle Links, falls ihr nicht richtig zugehört habt oder wenn ihr die Sachen halt nochmal nachrecherchieren wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch eine schöne Woche und sage Tschüss. Ich bin Nerd6 und mit mir im Studio war... Ja, ich bin Sally und ja, ihr könnt uns auch in der Regel beim FSK-Chat antreffen oder ja, vielleicht auf irgendeinem Linux-Meeting oder auf freie Software. Oder ihr kommt hier einfach vorbei, da kriegt ihr auch eine Sendung durchs Studio, wenn ihr wollt. Oder müsst ihr nur auf unsere Homepage gehen und gucken, wo wir sind. Oder ihr möchtet gerne bei der CAG mitarbeiten. Ihr kennt euch vielleicht schon mit freier Software aus oder wollt das auch gerne mitlernen und so. Dann könnt ihr auch gerne donnerstags ab 20 Uhr im FSK vorbeikommen und euch mal uns anschließen und ja, vielleicht einfach mitmachen. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Danke fürs Zuhören. Tschüss. So, jetzt noch ein bisschen Musik. Do you remember